Einstein blieb. Alles, was fliegen kann, flog. Alles, was gehen konnte, ging. Nur die Steine blieben. Die Steine. Wenn alles geht, die Steine bleiben. Wenn alles geht, die Steine bleiben. Und sei es auch der Stein des Anstoßes oder gar der Stein der Stein, der dir vom Herzen wieder blieb. Wenn alles geht, der Stein bleibt. Wenn alles fliegt, der Stein bleibt. Sei es auch zum Steine weichen der Stein.